geben mir nicht mehr auf Kombi. 24-7 wie ein Zombie. Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Erst Schemschem und dann Darby. Sie geben mir nicht mehr auf Kombi. 24-7 wie ein Zombie. Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Erst Schemschem und dann Darby. Ein letztes Mal kann ich bezahlen. Heute bin ich Baba Nawal. Denn mir ist jetzt alles egal. Und sie weint an der Wange Kajal. Fahre mit U-Bahn und S-Bahn. Verflug mich erst seit gestern. Vor ein paar Jahren noch im Tesla. Im Trikot von Nini Jetta. Ra! Jede Nacht war Déjà-vu. Lichterfeld, Südschläger-Typ. Nur Gott weiß, vielleicht geh ich früh. Die Kippe im Panamera-Glü. Weil jeder der Jungs, die du neben mir siehst, für mich eine Träne vergießt. Wallah, mein Herz ist Krieg. Und der Genie fliegt. Sie geben mir nicht mehr auf Kombi. 24-7 wie ein Zombie. Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Erst Schemschem und dann Darby. Sie geben mir nicht mehr auf Kombi. 24-7 wie ein Zombie. Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Erst Schemschem und dann Darby. Wir fingen alles an, laut Schei, ein paar Tränen. Ich seh Mama beten und Papa gehen. Sie wollen uns fallen sehen, doch ich halt dagegen. Überfall bei Leben, frische durch den kalten Regen. Kein Kassetten raus, kein Zählen im Treppenhaus. Mensch, das sind die 5K und die Schwester drauf. Und ich weiß, sie wollen uns da oben nicht. Wir sind die Unterschicht, fick die Oberschicht. Wenn ich mir einen fetten Bau, Baby, meine Welt ist grau. Ich schulde dich ab, im Lamborghini Baby Blow. Und wir fahren, wir fahren. Ich weiß nicht wohin genau. Sie geben mir nicht mehr auf Kombi. 24-7 wie ein Zombie. Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Er ist Schemschem und